1. Amokten tag versum elti mos aran, sein son and die furenden manna des folks. 2. A wise aranen, ein fellelosis youngs rind ul sundopfer und einen fellelosen widder ul's brandopfer vor dem hern dazu bringen. 3. Den Israeliten solti befellen, einen ziegenbock ul sundopfer soe ein eingeriges, fellelosis kalb und ein schaf ul's brandopfer zu holen. 4. Des weiteren sollten sie einen Steier und einen Widder als Heilsopfer schlachten und ein Speisopfer, das mit ul zubereitet war, darbringen, denen diesem Tag wird der Herr ihnen erscheinen. 5. Daraufhin brachten sie die von Mose geforderten Opfergaben vor das Offenbarungszelt, und die gesamte Gemin versammelte sich vor dem Herrn. 6. Mose erklärt ihnen, dass dies die Anweisungen des Herrn seien, die sie befolgen sollten, damit die Herrlichkeit des Herrn ihnen sichtbar wird. 7. Anschließend befahl Mose Aaron, zum Alter zu treten und sein Sundopfer soe sein Brandopfer dazu bringen, im Sinne für sich selbst und für das Volk zu erwerken, danach sollte die Opfergabe des Volks darbringen, im Ort für sie Sünde zu schaffen, y es der Herr angeordnet hat. 8. Aaron trat daraufhin in den Alter und schlachte das Kalb, das als Sundopfer für in selbst vorgesehen war. 9. Sein Son reiten im das Blatt, woraufhin seinen Finger in das Blatt torchte und essen die Horne des Alters strich, das restlich Blatt goss fast des Alters aus 10. Das Fett des Sundopfers, einschließlich der Neren und des Lebelappens, ließ auf dem Alter verbrennen, y es der Herr Mose befohlen hat. 11. Das Fleisch und das Fell des Tiers verbrannte außerhalb des Lagers. 12. Danach schlachte das Brandopfer, sein Son gaben im das Blatt, welches ringsum und den Alter sprengt. 13. Das selekte Brandopfer, zusammen mit dem Kopf, wird im Überreicht, und erließ auf dem Alter verbrennen. 14. Die Eingeweide und die Bein wusch o mit Wasser und ließ sie ebenfalls auf dem Alter über dem Brandopfer verbrennen. 15. Anschließend brachte die Opfergabe des Volks dar, und nahm den Ziegenbock, der als Sundopfer für das Volk vorgesehen war, schlachte ihn und opfert in y das vorherige Sundopfer. 16. Danach brachte das Brandopfer dar und führte die entsprechenden Rituale Gemmes den Vorschriften aus 17. Anschließend opfert das Speisopfer, nahm ein Handvoll davon und ließ es auf dem Alter verbrennen, zusätzlich zum Morgen Brandopfer. 18. Danach schlachte das Rind und den Widder als Heilsopfer für das Volk, sein Son reiten im das Blatt, welches ringsum und den Alter sprengt. 19. Die Fettstück des Rinds, den Fettschwanz des Widders, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, die Nieren und den Lebelappen. 20. Legten sie auf die Bruststück, und Aaron ließ dies Fettstück auf dem Alter verbrennen. 21. Die Bruststück und die Rektikul schwenkte Aaron als Schwingfer vor dem Herrn, wie Moses angeordnet hat. 22. Danach erhob Aaron sein Hand zum Volk und segnet es, nachdem die Rituale für das Sundopfer, das Brandopfer und das Heilsopfer vollzogen hat, stieg vom Alter herab. 23. Anschließend betreten Mose und Aaron das Offenbarungszelt, als sie wieder herauskommen, segneten sie das Volk, und die Herrlichkeit des Herrn erschien der gesamten Gemeinde. 24. Plötzlich schoss für vom Herrn herab und wurzelte das Brandopfer soe die Fettstück auf dem Alter, als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und warfen sich ehrfürchtig auf ihr Angesicht.